Die klassische Frage aller Krimileser lautet immer: Wer war der Mörder? Und die klassische Antwort lautet relativ häufig: Der Gärtner. Das stimmt. Aber bei Agatha Christie? Bei Agatha Christie, nee. Nee. Da sicher nicht der Gärtner. Das wäre zu naheliegend. Vielleicht einer, der sich als Gärtner ausgibt. Bei Agatha Christie kann ja eigentlich jeder immer der Mörder sein, auch ein Kind. Da gibt es diese gemütliche englische Welt mit Sandkuchen und Tee, aber eben nebenan erstickt dann jemand am Strychnin-Sandwich. Ja, das Böse lauert nämlich immer und überall. Heute vor 125 Jahren ist sie geboren und wir sind mit Volker Klüpfel jetzt verbunden. Er ist Krimi-Autor aus dem Allgäu. Regionalkrimis schreibt er, hat den Kommissar Kluftinger erfunden. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Ist Agatha Christie für Sie ein Vorbild? Definitiv. Also allein schon, wenn Sie sagen, Regionalkrimis, sie war ja die erste quasi, die Regionalkrimis geschrieben hat. Die spielen immer in kleinen Orten in England. Da, wo sie sich besonders gut auskannte, weil sie da genau. Zu Hause war. Ja. So ist es. Also wenn Agatha Christie für den Autor Volker Klüpfel ein Vorbild ist, ist denn Hercule Poirot auch für Kommissar Kluftinger ein Vorbild gewesen? Also er hat mit Poirot denkbar wenig zu tun, aber wir haben einmal sogar ein Buch geschrieben, das ist so eine Art Hommage an Agatha Christie, wo er in einem Theaterstück Hercule Poirot verkörpert. Also so nah kommt er ihm dann doch und diese faszinierenden Schlüsse, die er zieht, das ist sicher was wir unserem Kommissar auch ab und zu so mitgeben. Mhm. Und Sie sagen, Agatha Christie hat auch Regionalkrimis geschrieben, das verbindet Sie beide, aber was ist es noch, was Sie an Agatha Christie schätzen? Naja, also das Tolle an ihren Krimis ist, dass es im besten Sinne solche Whodunits sind, also wo man mitraten kann, aber nie draufkommen wird, wer der Mörder ist. Also es können sowieso immer alle sein. Und es ist ja ein Krimi, der alle Hinweise gibt, die man als Leser also zur Hand hat, um den Mörder selber rauszufinden, aber man schafft es einfach nie. Also die sind so genial konstruiert und trotzdem nicht überkonstruiert. Es gibt ja mehrere, die solche Bücher schreiben, auch in der Folge dann in England kamen ja viele Autoren auf, aber ihre sind immer so down to earth. Man kann immer dabei bleiben, aber man wird nie drauf kommen. Man hat ja bei Agatha Christie ganz häufig das Böse wirklich hinter der bürgerlichen Fassade. Ist das sozusagen eine Verortung des Bösen, die heute dann noch gültig ist, oder ist das was für die Vergangenheit? Nee, ich denke, das ist absolut realistisch. Also wenn man, wie wir das ja auch machen, notgedrungen bei der Polizei dann auch recherchiert als Krimi-Schriftsteller, dann stellt man fest, fast alles sind Beziehungstaten. Also es gibt ganz selten diesen großen Bösen, der irgendwo im Netz sitzt wie eine Spinne und seine Fäden da zieht. Das ist ja die Ausnahme. Also in der Regel sind es Leute wie du und ich, die nicht geplant haben, mal zum Mörder zu werden und dann doch geworden sind. Heißt das, dass wenn alle Taten Beziehungstaten sind, Sie Angst vor Ihrem Co-Autorin Michael Kobra haben müssen und ich vor meiner Co-Moderatorin Anke Schäfer? Ich würde schon vorsichtig sein, ja. Also gerade wenn man sich den öffentlichen Ruhm sozusagen teilen muss, vielleicht wird der andere einmal überdrüssig und dann hat man schnell ein Messer im Rücken. Welches ist denn das Buch, was Sie von Agatha Christie zuletzt gelesen haben? Das letzte war das jetzt neu rausgekommen ist. Das war so eine Geschichte, die sie mal geschrieben hat, die wurde bisher nie veröffentlicht. Sie hat es zwar später mal noch zum Buch umgeschrieben, das heißt Das Geheimnis von Greenshaw Garden, also die Geschichte jetzt, und das Buch, das daraus entstanden ist, ist Wiedersehen mit Miss Oliver. Und fand ich ganz toll, quasi eine neue Geschichte jetzt zu entdecken, nach so langer Zeit noch. Ja, aber ist die Geschichte wirklich neu gewesen? War es nicht doch eher das, dass es etwas ist, was sie nicht zur Veröffentlichung preisgeben wollte? Das haben wir häufiger, dass nach dem Tod aufgefundene Manuskripte einfach den eigenen Qualitätskriterien nicht entsprochen haben. Ja, das war damals wohl, hat sie das irgendwie für einen guten Zweck geschrieben und deswegen ist es nie veröffentlicht worden. Aber es stimmt schon, es ist eigentlich keine neue Geschichte. Die ist dann ja später in einem Buch etwas ausführlicher und ein bisschen anders dann doch noch erschienen. Sie war ja unglaublich produktiv. Sie hat diese 66 Romane geschrieben, dazu 23 Theaterstücke, Kurzgeschichten, Autobiografisches. Sind diese Werke, also ich meine, ich nehme nicht an, dass Sie alles gelesen haben, aber sind die allermeisten tatsächlich gut? Also die ich gelesen habe, da war ich eigentlich noch nie enttäuscht, weil die auch oft wahnsinnig unterschiedlich sind. Dann ist mal wieder was aus der Ich-Perspektive geschrieben und mal steht der Detektiv im Vordergrund, mal eben nicht. Also ich finde, sie hat es schon geschafft, das alles doch auf eine gewisse Art zwar ähnlich, aber abwechslungsreich zu gestalten, auf jeden Fall. Wie schauen Sie denn als Krimi-Autor auf Agatha Christie, die Mutter aller Krimi-Autoren? Ist das ein Blick wirklich auf eine Mutter eines Genres? Ist das jemand, der auf einem Sockel steht, den man nicht einholen kann? Genau. Oder wo Sie sagen, irgendwann schnupfe ich die? Nee, das ist wie ein Denkmal. Also man schaut darauf in Ehrfurcht und man versucht da nicht, das nachzumachen. Also es wäre völlig idiotisch. Man kann nur einen eigenen Weg gehen, aber sich durchaus vor diesem Denkmal verneigen. Also das war wirklich jetzt eine Würdigung, wie man sie sich wünscht. Volker Klüpfel ist Krimi-Autor. Wir haben mit ihm gesprochen, weil Agatha Christie heute vor 125 Jahren, genau am 15. September 1890, geboren wurde. Ganz herzlichen Dank und allzeit einen guten Mörder in der Feder. Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Ihnen.